Bitteschön. Schönen guten Tag, mein Name ist Alici. Ich bin der heute zuständige Arzt für Sie. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Ja, kurz zum Ablauf. Ich würde so als ein paar Fragen Ihre persönliche Daten stellen, danach direkt so Ihre allgemeine, über Ihre allgemeine Beschwerden gehen. Ja? Ja. So als, wie heißen Sie? Ich heiße Frank Petersen. Frank? Ja, Petersen, wie Peter Peter? Sen, Petersen. Petersen, ja? Petersen, ja. Ja, Herr Petersen, wie alt sind Sie denn? 53. Wann sind Sie ganz genau geboren? Am 4. Februar 1970. Könnten Sie mir Ihre schwer beraten? Wie viel wiegen Sie so seit? 73 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,84 Meter. Dankeschön für die Informationen. Ja, Herr Petersen, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so seit circa 10 Stunden habe ich ganz starke Bauchschmerzen. Sowas habe ich noch nie gehabt, so starke Bauchschmerzen. Und sonst noch was außer Bauchschmerzen? Ja, ich habe erbrochen. Einige Male, glaube ich, dreimal erbrochen. Ja, es geht mir nicht gut. Ich habe keinen Appetit. Ich kann mich nicht groß bewegen, ich muss immer eher liegen, kann auch nicht gut sitzen, das tut so weh im Bauch. Gut. Ja, Herr Petersen, seit wann haben Sie diese unangenehmen Seit circa Bauchschmerzen? 10 Stunden. Wo sind die Schmerzen ganz genau? Ja, eigentlich tut es überall im Bauch weh. Ganz am Bauch, ja? Ganz, im ganzen Bauch, vielleicht ein bisschen mehr so im Oberbauch, aber eigentlich überall im Bauch. Herr Petersen, sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen wieder weg? Ja, die sind dauerhaft da, sie sind so dumpf, manchmal auch so eine Welle, wie eine Welle, aber sie sind immer da. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten Schmerzen und 10 unerträglichen Schmerzen entspricht. Wo würden Sie Ihre Schmerzen einschätzen? 8 bis 9. So starke. Also könnten Sie diese Schmerzen bis Ende dieses Gesprächs aushalten oder muss ich dagegen etwas tun? Ja, wenn es nicht zu lange dauert mit dem Gespräch, kann Nee, ich. nicht so lang, ja, so ungefähr 15 Minuten Ja, sowas. das geht. Das kann ich aushalten. Ist Ihnen aufgefallen, gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Eigentlich nicht. Ich kann mir das so nicht erklären. Aber ja, ich habe diese Schmerzen, so ähnliche Bauchschmerzen habe ich schon mal gehabt, so innerhalb der letzten 2 Jahre, dreimal circa, aber nicht so stark. Die Sind die dauern Schmerzen ähnlich oder anders? ähnlich, aber nicht so stark. Wie viel Mal haben Sie innerhalb dieser 2 Jahren? Dreimal. Dreimal? Dreimal. Ja, 2 Jahre. Gibt es etwas Auslöser für diese Schmerzen? Gibt es etwas also, dass diese Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, also jetzt kann ich nicht, ich kann nicht gut gehen, mich nicht bewegen, das tut noch mehr weh. Und Sie haben schon erwähnt, ja. dann immer aufs Sofa gelegt und die Knie etwas angezogen. Aber so richtig geholfen hat das alles nicht. Ich habe auch mal Schmerztabletten jetzt genommen, vor 3 Stunden Paracetamol, 2 Stück, aber das hat auch nichts geholfen. Okay, ich verstehe. Herr Pettersen, sind die Schmerzen in einer anderen Körperregion, strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Also so ein bisschen auch im Rücken. Okay. Glaube ich, da strahlt das etwas aus in den Rücken, aber sonst nicht. Also sind die Schmerzen vom Ausgangsort an einen anderen Ort Hauptsächlich gerichtet? im Bauch, im Oberbauch, aber im gesamten Bauch auch, aber hauptsächlich im Oberbauch. Okay. Haben Sie Fieber, Herr Petersen? Ich glaube nicht. Okay. Zufällig, Sie haben nicht gemessen. Nein, hat nicht gemessen, aber ich habe nicht das Gefühl. Okay. Haben Sie Schüttelfrost, Ja, ich habe Nachschweiß? heute Nacht stark geschwitzt. Das habe ich. Aber Schüttelfrost nicht, aber ich habe stark geschwitzt. Ich verstehe. Herr Petersen, wie ist Ihr Appetit? Der ist jetzt, seitdem ich diese Schmerzen habe, eigentlich ganz schlecht. Ich habe nichts gegessen in den letzten Stunden. Okay. Sie haben dreimal erbrochen, ne? Ja. Und Sie haben auch gleichzeitig übel. Okay. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie in der letzten Zeit etwas ab oder zugenommen? Hat sich Gewicht verändert? Ja, also mein Gewicht hat sich schon verändert, so auch in den letzten 2 Jahren, wo ich dann auch schon mal diese Bauchschmerzen hatte. Da habe ich jetzt 8 Kilo abgenommen. Innerhalb 2 Jahren, ne? Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nein, Wasser lassen habe ich jetzt in den letzten Stunden wenig, weil ich habe so stark geschwitzt und aber auch wenig getrunken, glaube ich. Letzter Stuhlgang war ungefähr vor, weiß ich nicht, einem Tag, 24 Stunden. Da habe ich aber keine Probleme mit. Das war normal, ja, okay. Okay. Sind Ihnen was Schwindel oder Schweiß vor den Augen oder haben Sie das Bewusstsein verloren in Nein, der jetzt. letzten Stunde? Jetzt. Nein. Okay. Herr Petersen, ich möchte über Ihre Vorerkrankungsgeschichte etwas wissen. Ja. Leiden Sie unter irgendwelche wichtigen Erkrankungen oder chronische Krankheiten haben Sie? Also ich habe so seit 5 Jahren habe ich erhöhten Blutdruck. Da nehme ich auch Medikamente ein und dann habe ich noch etwas zu hohes Cholesterin. Was nehmen Sie dagegen? Bluthochdruck, ich meine. Dann nehme ich Ditüde H, heißt das, Ditüde H, nehme ich eine Tablette morgens und ich nehme Ramipril 5, eine Tablette morgens und eine Tablette abends. Also, wie schreibt man DTH? Die Tüte H, ich habe hier einen Zettel, da steht DYTIDE, die Tüte und dahinter ein großes H, die Okay. Tüte H. Das ist auch ein Mittel, was den Blutdruck beeinflussen soll. Vielleicht, ja. Und Ramipril, wie viel Milligramm nehmen Sie? 5 Milligramm. 5 Milligramm. Gut. Was nehmen Sie dagegen? Hypercholesterin? Was ist Hypercholesterinämie? Also, Sie haben gesagt, dass Sie Blutfettwerte Ach so, so Cholesterin. Ja, Cholesterin ist hoch. Cholesterin. Ich Ja. nehme, das Mittel heißt Rosuvastatin. 20 steht dahinter. Eine abends. Und sonst noch was außer die beiden? Ich habe vor einem Jahr habe ich einen Herzkatheter gehabt, weil ich hatte Herzrhythmusstörungen. Das war unregelmäßig und dann wurde ein Katheter gemacht und da wurde das, glaube ich, mit Kälte behandelt. Und seitdem ist der Herzrhythmus in Ordnung. Gut. Das war vor einem Jahr, ne? Das war vor einem Jahr. Okay. Also nehmen Sie noch andere Medikamente ein, außer die drei? Nein, sonst nehme ich keine Ja. Medikamente ein. Gegen diese Schmerzen zweimal, Paracetamol eingenommen, ne? Ja, Paracetamol habe ich eingenommen, aber 500 Milligramm, ohne, okay. das hat aber nicht geholfen. Herr Pettersen, wurden Sie schon mal operiert? Ja, als Kind am Leistenbruch auf der rechten Seite, da war ich, glaube ich, 10 Jahre alt. Und dann hatte ich mal einen komplizierten Bruch an der linken Hand. Das musste auch vom Handchirurgen operiert werden. Das war ich glaube, das heißt Kahnbein. Das war vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Ja. Also vor 3 Jahren haben Sie eine Rechthand, An der wo? linken Hand, an der linken Hand. Links, ja. Ja, da ist ein Handwurzelknochen gebrochen. Knochen Und das gebrochen musste und da das erst, war vor 3 Jahren. wurde erst gegipst und dann war das nicht richtig und dann musste es operiert werden. Das war das Kahnbein. Okay, einverstanden. Erster Bruch war vor, wie viele Jahren vor war das? Das war vor 3 Jahren. Und das war Anfang des Ein Jahres. zweites? Nein, war nur einmal. Nur einmal, okay. Gebrochen, aber dann wurde es erst mit einem Gips behandelt. Ah, erstmal Gips, okay. Nicht geholfen. Okay, danke. Und Herr Pettersen, gibt Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Allergien habe ich nicht. Unverträglichkeit? Oder? Nein, ich kann alles vertragen. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit eine lange Reise gemacht oder Ausland gewesen? Nein, ich war immer in Deutschland in den letzten 2 Jahren. Auch während Corona und so war ich immer in Deutschland. Sind Sie vollständig geimpft? Ich meine, gegen Corona und Kindheit, Grundimpfungen haben Sie schon durchgeführt? Oh, ja. Ich habe immer mal wieder auch Arbeitsunfälle gehabt und dann habe ich Verletzungen gehabt an der Haut und dann kriegte ich immer Tetanusimpfung. Und bin auch gegen Corona 4-mal geimpft. Danke schön. Herr Pettersen, treiben Sie regelmäßig Sport? Nein. Okay. Rauchen Sie? Ja, ich rauche ziemlich viel. Oh, ja. Rauche 20 Zigaretten am Tag und schon ziemlich lange, 35 Jahre. Und trinken Sie auch Alkohol? Ja, trinke ich auch. Was trinken Sie, wie oft? 2 Flaschen Bier am Tag und so 2 bis 3 Schnäpse. Am Tag, ne? Seit Ja. wann trinken Sie so? Ja, auch schon. Seitdem ich berufstätig bin. Ja. Ja. Ungefähr 30 kann man sagen, ne? Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, Herr Pettersen. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakte mit dem Drogen? Nein, habe ich nicht. Okay, das ist gut. Also, wie ist Ihre Familienstand, Herr Pettersen? Ich bin geschieden, lebe alleine. Leben Sie allein, ja. Ja. Und haben Sie Kinder? Ja, 2 Kinder, 26 und 28 Jahre. Die haben beide Asthma. Sind Sie Junge oder Mädchen beide? Beides Mädchen. Okay. Was machen Sie auch beruflich? Ich bin im Straßenbau, Straßenbauer. Okay, sind Sie froh denn mit Ihrem Beruf, mit Ihrem Job? Ja, bin zufrieden. Es ist sehr anstrengend bei Wind und Wetter, bei Kälte, bei Hitze. Ja, ich verstehe. Herr Pettersen, ich möchte über Ihre Eltern etwas wissen. Also als erbliche Erkrankungen, leiden Sie unter irgendwelche chronischen Erkrankungen oder erbliche Erkrankungen? Der Vater ist mit 60 Jahren verstorben an Magenkrebs. Tut mir leid, ja. Ja, und die Mutter, die ist 80 Jahre alt, die lebt und die hat Alterszucker und hatte vor 20 Jahren, glaube ich, eine Gallenblasenoperation wegen Gallensteinen. Haben Sie Geschwister? Ja, eine Schwester, die ist 52 Jahre alt, bei der ist vor einem Jahr Brustkrebs festgestellt worden und sie hat Chemotherapie bekommen und ist operiert worden. Und im Augenblick sieht das ganz gut aus. Okay. Herr Pettersen, ich habe an meiner Seite alle wichtigen Fragen gestellt. Ich möchte kurz zusammenfassend machen, um sich so sicher gehen. Ja. Ja. Sie haben seit 10 Stunden starken, heftige Bauchschmerzen. Die Bauchschmerzen im Ganzbauchbereich, mehr Oberbereich. Ja. Bei Bewegung verschlimmert sich und die Schmerzen dumpfer und wellenförmig. Ja. Die Schmerzen sind 8 oder 9 starke. Sie haben so eingeschätzt. Und Sie haben schon innerhalb 2 Jahren dreimal ähnliche Beschwerden erlebt, aber dieses Mal, das letzte Mal, Sie bekommen mehr Schmerzen als Ja. anderen. Ja, und Sie haben dagegen zweimal Paracetamol eingenommen, ich denke 500 Milligramm, ja. Aber dass sie ihnen nicht geholfen, ja. Die Schmerzen strahlen im Rücken. Also sie haben keine Fieber, aber sie leiden unter Nachtschweiß. Sie haben dreimal erbrochen, also innerhalb der 10 Stunden, meinen Sie, ne? Ja, so innerhalb der, seitdem die Schmerzen so stark sind, ja. Und sie haben auch Übel, Appetitlosigkeit und sie haben innerhalb der 2 Jahren 8 Kilo verloren, ja, Gewicht, ja. ungewollte Kilo. Ja, sie haben nicht versucht, dass diese Kilo abgenommen werden, ne? Nein, nicht bewusst, nee. Okay. Vor einem Tag das kann ich nicht gut lesen. Vor einem Tag, was haben wir gesprochen? Kann das gar nicht sein. Ich hatte Stuhlgang vor einem Tag. Ja, Letzten also ja. Tag. Ich habe noch etwas vergessen. Ich habe in letzter Zeit an beiden Unterschenkeln spüre ich so ein Kribbeln und Brennen. Auch unter der Fußsohle. Das ist so manchmal so pelziges Gefühl. Und ich habe in den letzten 5 Jahren dreimal eine Magenspiegelung gehabt wegen 12-Fingerdarmgeschwür. Okay. Sie haben das ganz gut mir gesagt, ja. Sie haben ganz gut gemacht. Also, ich habe das vergessen zu fragen, dass Sie Magenspiegelung durchgeführt. Ich schwöre, okay. Noch eine Frage, Herr Petersen. Vor 10 Stunden haben Sie eine Schmerzmittel eingenommen, zum Beispiel Ibo, Diclofenac oder Nein, nur Paracetamol. Sie haben nur Paracetamol. Doktor Okay. Ali, deine Zeit ist vorbei. Ja, 20 Minuten sind Okay. vorbei. Aber ich denke, wir haben alle Stufe schon erledigt. Nein, haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Sind die Schmerzen langsam oder plötzlich angefangen? Die haben langsam angefangen. Waren Ihre ähnliche Beschwerden in Bezug auf Dauer, Häufigkeit, Schmerzintensität? Innerhalb 2 Jahren dreimal, ja. Sie Ja, haben schon. dreimal, aber Waren nicht so stark. Nicht ganz so stark. Die waren aber wie da. viel Minuten, wie viele Stunden dauert? Ja, das hat so 2, 3 Tage gedauert. Okay. Haben Sie bemerkt, haben Sie şu, her Rasen, her Stolpern? Ja, bevor ich den Herzkatheter hatte, da habe ich ja Jetzt momentan, jetzt nicht, jetzt nicht. seit 10 Stunden Übelkeit, Erbrechen und Schwitzen und andere Ja, und starke Bauchschmerzen. starke Bauchschmerzen. Okay. Das Schlimmste sind die Bauchschmerzen, das ist das Stärkste. Okay. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Haut oder Augen in letzter Zeit gelblich geworden sind? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Hatten Sie seit Beginn Ihrer Bauchschmerzen Gehirnwindab? Ja. Wie sieht Ihre Wasserlassen? Wasserlassen wenig, weil ich glaube, ich habe wenig getrunken in den letzten Stunden und ich habe so stark geschwitzt. Der Urin war heute Morgen ganz, ganz, ganz dunkel. Ganz dunkel, okay. Ich würde gerne wissen, Ihr Stuhlgang vor 25 Stunden. Wie Ja. sieht aus? Beschreiben Sie bitte, können Sie beschreiben? Ich habe diesen Stuhlgang habe ich nicht angeguckt, weil es mir ging mir ja noch ganz gut. Da hatte ich ja noch nicht diese Schmerzen. Aber mit Stuhlgang hatte ich bisher eigentlich nie Probleme gehabt. So, das war eigentlich immer in Ordnung. Vielleicht Ihre Schmerzen ähnliche und vorher und jetzt momentan. Nach dem Essen aufgetreten sind, Weiß ich nicht genau. vielleicht. Ich habe, nee, manche Leute sagen ja, wenn ich jetzt irgendwas Besonderes esse, dann bekomme ich Beschwerden oder vertrage das nicht. Das war bei mir bisher nie der Fall. Kann das nicht sagen, dass es mit dem Essen zu tun hat. Okay. Haben Sie Sodbrennen, Säuresaufstoßen oder Blähungen? Manchmal, aber das ist viel besser geworden. Ich habe ja Medikamente bekommen wegen der 12-Fingerdarm-Geschwüre vor einigen Jahren dann. Und das ist dann nochmal kontrolliert worden. Aber zurzeit nehme ich keine Magentabletten ein. Das war's. Noch andere Fragen, Kollegen? Diese Fragen schon gefragt, Doktor Büşra. Ist Ihnen übel jetzt momentan Alkoholkonsum gefragt? Blut im Erbrochen nicht gefragt. Wie sieht Ihre Erbrochen aus? Das war mehr so gelblich, schleimig, aber Blut war da, glaube ich, nicht bei. Das nicht. Diese Frage gestellt, wie ernähren Sie sich ausreichend oder wenig? Schon, Sie haben gesagt. Sind die Schmerzen vom Ausgangsort gefragt und Sie haben antwortet. Ja, also die meisten Schmerzen sind oben im Oberbauch und auch so ein bisschen im Rücken, aber der gesamte Bauch tut weh, aber am meisten ist es im Oberbauch. Können wir als Satzgeschichte anfangen, Ali abi? Ja, bitte. Bitte. Guten Tag, Herr Obers. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und ich würde gerne diese Patienten Ihnen vorstellen. Hat Ja. kurze Zeit? Ja, danke schön. Es geht um Frank Petersen. Er sei 53 Jahre alt. Er wurde 4. Februar 1970 geboren. Er Ja. sei 73 Kilogramm und 1,84 Meter Kilo schwer. 1,84 Meter groß und 73 Kilogramm schwer. Ja. Ja. Ja, ich habe das umgekehrt. Ja. Also ich ja, ein bisschen vielleicht. Entschuldigung. Er sei 73 Kilo schwer und 1,84 Meter groß, genau. Meter groß, ja. Okay. Der Patient stellt sich heute Morgen bei uns aufgrund seit 10 Stunden bestehende dumpfe, krampfartig, dumpfe, krampfartig, langsam auftretende Abdominalgie der Patient vor. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen meist im Oberbauch gastrisch sein würde und auf der Schmerzskala bei 9 einzuordnen sei. 8 bis 9, Acht ja. bis neun. Acht bis neun. Ja. Und Strahlen die Schmerzen aus? Entschuldigung. Strahlen die Schmerzen aus? Ja, die Schmerzen würden in den Rücken ausstrahlen. Okay. Und dagegen habe der Patienten zweimal Paracetamol eingenommen, der ihnen teilweise nicht geholfen. Ohne wesentliche Wirkung, ja. Ohne wesentliche Wirkung, ja, genau. Der Patient erwähnt, dass er innerhalb 2 Jahren dreimal ähnliche Beschwerden gehabt habe, Ja. aber die letztes Mal sehr starken geworden. Ja. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Nachschweiß, Emesis dreimal und Neuser. Aber ich habe vergessen, die erbrochene Konsistenz fragen, und Farbe und Konsistenz fragen. Nachschweiß oder Schwitzen? Ich denke Schwitzen. Ja, es war besonders Nachtschweiß. Hyperhidrosis oder Nachtschweiß? Also Nachschweiß oder in der Nacht, Hyperhidrosis in der Nacht kann man auch sagen, ja. Das Erbrechen war gelblich schleimig. Die Konsistenz gelblich, Farbe ist gelblich und Konsistenz schleimig. Ja. Außerdem leidet der Patient unter Inappetenz und bezüglich, sie haben innerhalb 2 Jahren von circa 8 Kilogramm Gewichtsverlust abgenommen. Wann war der letzte Stuhlgang? Das war vor einem Tag und es ist normal, ja. Ja, okay. Und der Patienten klagt über auch beiden Beinen, die Hypostasie und Parästhesie. Und außerdem, er wurde vor einem Jahr ÖGD und eine Ulkostödonie damals festgestellt. Vor einem Jahr? Vor 2 Jahren, das habe ich nicht notiert, aber jetzt erinnere mich, es war 2 Jahren sein, oder? Patient berichtet über dreimalige Gastroskopie innerhalb der letzten Jahre wegen Ulcera duodeni. Okay. Und Gibt es sonst Auffälligkeiten in der Risikokonstellation des Patienten? er sei Raucher und trinke Alkohol, er konsumiere Alkohol, ja, und auch er hat lange Zeit erlitten mit dem Arrhythmie, aber er wurde vor einem Jahr eine Angio und diese Arrhythmie Okay. die kalte betreffend behandelt, Ja, wurde behandelt. vor einem Jahr erfolgte eine Kryoablation, eine Ablassion. Katheterablation, Kryoablation wegen wohl absoluter Arrhythmie. Wahrscheinlich. Seitdem ist der Patient diesbezüglich beschwerdefrei. Ja. Gut. Und, Es besteht ein erheblicher Nikotinabusus über 35 Package Years ja, genau. sowie ein auffälliger, erhöhter, erheblicher Alkoholkonsum. Alkoholkonsum, ja, genau. Punkt. Und an Vorerkrankungen leidet er an seit 5 Jahren arterielle Hypertonie. Dagegen nehme er Diode Heich und Ramipril 5 Milligramm täglich. Zweiter. Ditüde H heißt das. Triamcinolon Oh ja, das ist eine Antidiuretikum, hydrochlorothiazid. So. Diuretik. Okay. Dütü H und Ramipril. Ja. Leider unter auch Hypercholesterinämie. Dagegen nehme er Rosuvastatin 20 Milligramm täglich einmal am Abend. Und als der Patient wurde mit 10 eine rechtsseitige Inguinalhernie-Operation durchgeführt. Ja. Und vor 3 Jahren aufgrund einer Armfraktur am Anfang, erst einmal wurde mit dem Gips behandelt werden Ja. und es hat eine es ist nicht gut behandelt mit dem Gips und nachher wurde eine operative Behandlung durchgeführt, Es wo ein erfolgte die Teil der operative Versorgung Muskelfasern einer navikulare Fraktur. Es erfolgte die operative Versorgung einer os navikulare Fraktur. Kernbein? Skapulare, oder? Ja, skapulare. Na, navikulare ist. Navikulare, navikulare. Navikulare. Ist egal. Os navikulare Fraktur wurde operativ Also versorgt. das ist eine Beinfraktur oder Armfraktur? Wie bitte? Ist das eine Beinfraktur oder Armfraktur? Handwurzel. Handwurzel. Das ist eine Skaphoidfraktur, oder? Skaphoid sein. Ja. So, gibt es Auffälligkeiten in der Familienvorgeschichte? Ja, eigentlich sein Vater mit 60 verstorben aufgrund Magenkarzinom. Und seine Mutter leider unter, sie ist 80 Jahre alt und leider Diabetes mellitus. Und vor 20 Jahren wurde in eine Cholezystektomie durchgeführt. Okay. Und sie habe eine 52-jährige Schwester. Ja. Sie war vor einem Jahr ein Mammekarzinom festgestellt und daran hat sie Schema um operativ versorgt. Okay. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Also die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Duodenum ulcus duodenoperforation. Und als Differentialdiagnosen kommen Morbus Crohn, akut Gastritis, Pankreatitis, Pankreaskarzinom, Cholezystitis Okay. oder Cholelithiasis. Gut. Okay, der Patient hat ja die Vorgeschichte einer von Ulcera duodeni. Er hat eine erhebliche Risikokonstellation bezüglich Nikotinabusus und Alkoholabusus. Und vor dem Hintergrund würde ich eher sagen, er hat den akuten Schub einer chronisch rezidivierenden Pankreatitis. Seit 2 Jahren hat er schon dreimal Das Bauchschmerzereignisse sind ähnliche gehabt Beschwerden. und er hat erhebliche Erkrankungsrisiko bezüglich seines Alkoholkonsums. Er hat inzwischen eine Polyneuropathie, eine distale Neuropathie entwickelt. Glaube ich eher aufgrund auch des Schmerzcharakters vielleicht Ausstrahlung in den Rücken, dass es sich hier um einen akuten Schub einer chronischen Pankreatitis handelt. Die Gewichtsabnahme seit 2 Jahren von 8 Kilogramm kann dafür auch sprechen. Natürlich hat er auch eine positive Ulcus-Duodeni-Anamnese. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, in diesen beiden Bereichen wird es sich abspielen. Ja, Ja? sehr recht ganz genau, ja. Das Gut, könnte sein. ja. Ich denke, Sie haben das systematisch erfasst. Sie haben vergessen zu fragen, eben haben Sie sonst noch Erkrankungen? Sie haben gefragt nach chronischen Krankheiten, aber dann haben Sie das verlassen. Und dann habe ich noch gesagt, mir fällt noch ein, ich habe dreimal eine Magenspiegelung gehabt diese Sachen. Und das, denke ich, versuchen Sie systematisch zu erfassen, alle Erkrankungen. Weil dann können Sie das Bild besser einschätzen. Ja? Ja, Sie haben recht. Auch bei dem ersten Satz, wenn Sie sagen, der Patient, der war sehr kompliziert, der Satz, sagen Sie ruhig, Herr Petersen ist ein 53-jähriger Patient, der sich heute akut vorstellt wegen akuter abdomineller Beschwerden, die seit 10 Stunden bestehen. Punkt. Und dann können Sie den nächsten Satz machen. Das ist einfacher für Sie. Es ist nicht so viel Stress, einen deutschen Satz zu konstruieren. Das ist manchmal schwierig. Deswegen, das sage ich immer wieder, aber es fiel mir jetzt auch wieder auf, dass Sie das vielleicht beachten. Na? Ja, aber ansonsten finde ich das gut. Wenn Sie diese Anamnese erheben, bitte nicht zu oft auf den Zettel schauen, sondern immer wieder den Patienten anschauen, mal einen Blickkontakt oder den Oberarzt anschauen. Ich weiß aber, es ist schwierig. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist. Ja, also der schwerste Teil ist, welche Sache müssen Sie konzentrieren? Einmal Deutsch oder die Ja, klinische und dann die Spezifik? Fachbegriffe und dann die Fachbegriffe. Ne? Ja, Ich habe Fachbegriffe, extra die das vergessen schwierige, wir ich hab extra das schwierige Wort Ditüde H genommen als ja. Diuretikum. Es ist, glaube ich, Hydrochlorothiazid und Triamcinolon, wenn ich mich nicht. Ja, Triamcinolon und Hydrochlorothiazid. Aber deswegen auch mal ein etwas schwierigeres Mittel. Und wenn Sie das eben, Sie haben gesagt, können Sie das bitte buchstabieren. Genau richtig. Aufschreiben. So. Und wann haben Sie Prüfung? Oh, ich werde diese Prüfung am Ende dieses 27 Mai. Monats nehmen, am 27. Okay, ja. Dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.